Kundgabe 3657. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.01.1946. Tag des Gerichtes. Teufel der Endzeit. Der Tag des Gerichtes wird alles beenden, Gutes und Böses wirken auf dieser Erde, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Er wird ein Schrecken sein für das Böse, für die Teufel der Endzeit, die verkörpert als Mensch auf Erden weilen, wie er aber auch ein Tag der Freude und des Sieges ist für die Menschen, die das Gute anstrebten jederzeit, die mich erkannten und bekannten trotz ärgstem Wüten jener Teufel, die unter der Herrschaft des Satans stehen. Und meine Gerechtigkeit wird offenbar werden. Nichts wird sich verbergen können. Nichts wird unter falschem Schein bestehen bleiben. Jede Tat und jeder Gedanke wird offen zutage treten. Und ich werde die Menschen richten nach ihrem Lebenswandel. Und alle Not wird ein Ende haben für die meinen. Die große Not für die, die meinem Gegner hörig sind, aber wird erst beginnen. Und dies ist ihre Verdammnis, dass ich sie erneut gefangen nehme, dass sie, ihres freien Willens beraubt, in härterster Materie wieder schmachten müssen, endlos lange Zeit. Doch die Teufel der Endzeit haben vorderhand kein Erbarmen zu erwarten, denn ihr Wüten gegen mich und die meinen ist zu arg und bedingt härteste Strafe. Zudem ist ein Wandel ihrer Gesinnung auf dieser Erde nicht mehr möglich, denn sie sind zu tief abgesunken und dem geistigen Zustand wieder nahe, der mich bewog, die Schöpfung für das abgefallene Geistige erstehen zu lassen. Und also müssen sie wieder den Gang durch die Schöpfung zurücklegen, soll einmal wieder die Möglichkeit bestehen, mir im freien Willen nahe zu kommen. Das Endgericht ist der Auftakt dazu und zugleich der Abschluss für die Seelen, die ihren Widerstand gegen mich endgültig aufgegeben haben, die im freien Willen mir zustrebten und mein Wohlgefallen zu erringen trachteten, auf Erden. Und also wird geschieden das Gute vom Bösen. Und vor den Augen aller Menschen auf Erden wird sich der Vorgang der Vernichtung abspielen. Und es wird ein großes Entsetzen sein für alle Erdenbewohner, denn die meinen entrücke ich zuvor. Ich nehme sie von dieser Erde lebenden Leibes und versetze sie an einen Ort des Friedens, bis das Werk der Neugestaltung der Erde vollbracht ist, die dann wieder ihnen zum Aufenthalt dient. Das Ende ist nahe. Und fürchten sollet ihr alle die Stunde des Gerichtes, die ihr heut höhnet und spottet und nicht mehr an die Gerechtigkeit dessen glaubt, der euch das Leben gab. Fürchten sollet ihr die Stunde und alles daran setzen, sie für euch nicht zur Stunde der Verdammnis werden zu lassen. Glaubet, dass die Zeit nahe ist, die ich angekündigt habe, stets und ständig, und bereitet euch darauf vor. Denn die Zeit, die euch noch gegeben ist für euren Erdenlebenswandel, ist überaus kurz. Es ist nur noch eine letzte Phase, die auch überaus leidvoll sein wird, und daran erkennet, dass ihr in der letzten Zeit lebet und das Ende keinen Aufschub mehr duldet. Denn so die Teufel selbst auf der Erde wüten, beende ich deren Bestehen. Und dass die Teufel wüten, werdet ihr alle erkennen können daran, dass ihr Treiben gegen mich gerichtet ist, dass jegliche Liebe schwindet, dass die Menschen in krassester Lieblosigkeit sich gegenseitig Schaden zufügen, dass sie wie Teufel untereinander handeln und jegliche göttliche Ordnung außer Acht lassen. Wo aber die Liebe schwindet, ist das Reich meines Gegners. Und dieses Reich zerstöre ich, so der letzte Tag gekommen ist, den ich als Ende gesetzt habe, seit Ewigkeit, in Erkenntnis des Willens der Menschen und ihres geistigen Tiefstandes, der von ihrer Zugehörigkeit zu meinem Gegner zeugt. Und ich rufe euch allen eindringlich zu. Gedenket des nahen Endes. Bereitet euch vor, auf dass ihr zu den Meinen gehöret. Lasset euch nicht von den Teufeln verführen, sondern leistet ihnen Widerstand, auf dass ihr nicht unter das Gericht fallet. Denn der letzte Tag ist nicht mehr allzu fern. Er wird euch überraschen, so ihr meines Wortes nicht achtet, so ihr nicht glaubet. Ich aber will euch warnen, ehe es zu spät ist, und sende euch dazu meine Boten zu, die euch mein Wort bringen sollen, das Wahrheit ist und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Denn es geht von mir aus, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Amen.